Deutschlandfunk, Medias Res. Das Gratis-Blättchen Your Ward News aus Kanada rühmt sich damit, so radikal zu sein, dass die kanadische Post sich weigert, es zu verteilen. Gegen das Blatt wurde wegen der Verbreitung von Hassbotschaften gegen Frauen und auch wegen Antisemitismus ermittelt. Jetzt hat ein Richter in Toronto Chefredakteur und Verleger verurteilt. Das Strafmaß ist noch nicht bekannt, aber dass die Zeitungsmacher weitermachen wollen. Kai Clement. Er sei bereit, gekreuzigt zu werden. Das sagt James Sears, Chefredakteur der dubiosen Gratiszeitung für Toronto namens Your Ward News. Vor 2000 Jahren sei das alles ja schon einmal einem Mann angetan worden. Einem Mann, der ihm sehr ähnlich sei. We are not afraid. Wir haben keine Angst. Jesus ist an unserer Seite. Wir gehen in Berufung. Wir sind die größte christlich unterstützte Zeitung in der Welt. Es gehe gar nicht um Christentum, hat der Gegenrichter Richard Bluin entschieden, sondern um Aufstachelung zum Hass, vor allem gegen Frauen und gegen Juden. Der Chefredakteur und sein 77-jähriger Verleger seien schuldig. In der aktuellen Ausgabe etwa zeigt ein Kind mit Hakenkreuzarmbinde und einer Make Canada Great Again-Kappe auf einen nackten Kaiser namens Trudeau. Der kanadische Premier läuft unter einem Regenbogenbaldachin, daran nicht nur ein Davidstern, in dessen Zentrum auch noch ein Dollarzeichen. In dem Artikel geht es um das Verbot für die kanadische Post, das Pamphlet auszuteilen. Das sei ein, Zitat, Verrat unseres Chef-Metrosexuellen. Ich finde es sehr schwer zu glauben, dass das, was wir über Frauen und Juden veröffentlicht haben, vieles davon direkt aus der Bibel, dass das als Hassrede in Kanada gilt, ein sehr dunkler Tag für die Christenheit. Und es gehe auch um Satire, versuchten die beiden Macher sich noch zu rechtfertigen. Der Richter aber sah das anders. Wiederholt und regelmäßig entmenschliche die Zeitung Juden und Frauen. Beide Männer seien sich bewusst gewesen, dass sie unerbittlich Hass gepredigt hätten. Ein Strafmaß muss er noch verkünden. Das könnte eine Geldstrafe von $5,000 sein oder ein halbes Jahr Haft pro Vergehen, also maximal ein Jahr Gefängnis. Die Staatsanwaltschaft strebt offenbar eher Haft als klares Signal an. Erleichterung über das Urteil bei Bernie Farber. I think that this is a huge message for the haters. Für den Vorsitzenden des kanadischen Anti-Hass-Netzwerkes ist das Urteil eine klare Botschaft an alle Hasser, sagt er dem Sender CTV. Wenn man diese Schwelle des Hasses überschreitet, wird man bestraft, egal ob es um Juden, Muslime, Frauen oder Farbige geht. Dies ist eine Botschaft an weiße Rassisten und an Neonazis. This is a message to the neo-Nazis. Aber auch eine schwierige Entscheidung angesichts der zu schützenden Pressefreiheit. 22 Ausgaben von 2015 bis 2018 wertete das Gericht aus, fand als Teufel dargestellte Juden und die üble Verhöhnung von Frauen. Der Richter kam zum Schluss, das Blatt befürworte sogar Vergewaltigung und behaupte eine jüdische Weltverschwörung. All das sei Hasspropaganda und die könne auch zu Gewalttaten beitragen. Kai Clement fasste das Urteil des kanadischen Gerichts gegen eine Gratiszeitung in Toronto zusammen.